sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Februar beginnen wir mit dem Paragraphen 219a und dem Recht auf Information zur Abtreibung. Danach wenden wir uns der neoliberalen Gesundheitspolitik in der BRD während Corona zu und den neoliberalen Verhältnissen in Griechenland. Abschließend betrachten wir Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Abschottungspolitik der EU. Medienspiegel im Februar 2021 beginnen wir mit einem Artikel aus der Taz vom 20. Januar. Dieser Artikel heißt Christina Hähnel über ihr 219a-Urteil. Ich will keine Märtyrerin sein. Die Ärztin Hähnel wurde wegen Paragraph 219a, der Werbung für Abtreibung verbietet, rechtskräftig verurteilt. Nun zieht sie vors Verfassungsgericht. Frau Hähnel, Sie haben angekündigt, Informationen über Schwangerschaftsabbrüche von der Webseite Ihrer Praxis zu nehmen. Warum? Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat meine Revision verworfen. Ich bin nun nach Paragraph 219a zum ersten Mal rechtskräftig verurteilt. Wenn ich die Informationen jetzt nicht von der Seite nehme, wären immer wieder Anzeigen möglich. Letztlich würde mich das finanziell ruinieren. Was haben Sie die Anzeigen von Abtreibungsgegnern bisher gekostet? Allein die Anwalts- und Verfahrenskosten von meinen Kolleginnen Nora Schass, Bettina Graber und mir dürften um die 60.000 Euro liegen. Und ich habe ja noch nicht mal Strafe gezahlt. Da kommen also nochmal 2.500 Euro drauf. Zum Glück hat der Verein Pro Choice Deutschland mittlerweile ein Spendenkonto für uns eingerichtet. Was passiert jetzt? Geben Sie auf? Natürlich nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich mache. Auch über die Frage, ob ich ins Gefängnis gehen würde, um etwas zum Guten zu verändern. Aber ich will keine Märtyrerin sein. Ich glaube, dass der Weg zum Bundesverfassungsgericht nun erstmal der richtige ist. Der ist jetzt frei. Sie reichen Verfassungsbeschwerde ein? Die ist schon vorbereitet. Mit dem Urteil des OLG Frankfurt habe ich gerechnet. Die Berliner Ärztin Bettina Graber war die erste, die nach § 219a rechtskräftig verurteilt wurde. Sie hat bereits Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Jetzt kommt meine dazu. Ich hoffe, das erhöht den Druck. Dass Sie im November 2017 vom Amtsgericht Gießen zum ersten Mal verurteilt wurden, war der Auslöser einer bundesweiten Debatte über den Paragraphen 219a. Was hat sich seitdem getan? Was seitdem passiert ist, hat mein Leben verändert. Ich habe unglaublich viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Das hilft, um mein Ziel zu erreichen, das nach wie vor ist, den Paragraphen 219a abzuschaffen oder so zu verändern, dass Ärztinnen Frauen darüber informieren dürfen, wie sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ich bin außerdem eine Reizfigur für Abtreibungsgegner geworden, die mich zum Teil bedroht haben. Das ist zwar eine Belastung, aber kein Grund, mich selbst in den Keller einzusperren. Hier in Hessen gibt es jetzt immerhin Schutzzonen von 150 Metern um unsere Praxen. Das heißt, es sind keine Mahnwachen von Abtreibungsgegnern mehr möglich, durch die die Frauen hindurch müssen. In Hessen nicht, aber in anderen Bundesländern und Städten schon. Das ist ein großes Problem. Es wird auch weiter angezeigt, weiter angegriffen. Und der unsägliche Kompromiss der Großen Koalition zum Paragraphen 219a hat die rechtliche Situation für uns Ärztinnen letztlich nur verschlechtert. Mit ihm wurde klar, dass auch die sachliche Information über das Wie von Schwangerschaftsabbrüchen in jedem Fall bestraft wird. Das klingt nach einer bitteren Bilanz. Das stimmt nicht. Das Positive überwiegt deutlich. Es gab unglaublich viel Anerkennung dafür, dass wir uns engagieren. Egal, wo ich mit Lesungen hinkam, wurde ich mit offenen Armen empfangen. Studierende und ÄrztInnen kommen in unsere Praxen und wollen von uns lernen. Gruppen von AktivistInnen sind entstanden, die versuchen, die Situation für ÄrztInnen und Frauen zu verbessern. Auch dass Abbrüche in Argentinien, Südkorea oder Irland legalisiert wurden, ist ein enormer Erfolg. Sie sehen Ihren Kampf im globalen Kontext? Ja, was hier in Deutschland passiert, ist nur ein Teil der Geschichte. Frauen kämpfen weltweit um ihre Rechte. Hat die Pandemie Ihre Arbeit verändert? Immens. Ich habe viel, viel mehr Zulauf. Das liegt daran, dass meine Praxis so bekannt ist. Viele Frauen, die sonst keine Informationen finden, wenden sich mit Fragen an mich. Andere Praxen haben in der Pandemie ihr Angebot eingeschränkt. Manche Krankenhäuser machen keine Abbrüche mehr. Diese Frauen landen jetzt bei mir. Wie machen Sie nun weiter? Ich sehe den Schritt zum Bundesverfassungsgericht als Push. Im Paragraph 219a können nur noch verbohrte FundamentalistInnen irgendeinen Sinn erkennen. Aber ich kann eine Gesetzgebung, die ärztliche Aufklärung und Information verbietet, nicht akzeptieren. Ich werde also zum einen weiter als Ärztin für Frauen da sein. Und zum anderen? Ich darf auf meiner Webseite nun nicht mehr über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Aber alle Personen, die keine Abbrüche machen, dürfen das. Ich habe den großen Wunsch und die Hoffnung, dass der Schwung aus den vergangenen 4 Jahren zu einem kraftvollen Akt führen kann. Leute, hierzulande gibt es 80 Millionen Menschen. Wenn auch nur ein paar von euch in die Lücke springen, wenn auch nur ein paar von euch sachliche Informationen ins Netz stellen, dann braucht es meine nicht mehr. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber wer Interesse hat, findet bereits Aufrufe mehrerer Personen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Wir können die Informationshoheit nicht den FundamentalistInnen überlassen. Von dem Paragraph 219a, der Werbung für Abtreibung verbietet, kommen wir zu den Blättern für deutsche und internationale Politik vom Februar. Und hier geht es um die neoliberalen Verhältnisse im deutschen Gesundheitssystem. Und der längere Artikel heißt Krankenhäuser, Kollaps mit Ansage. Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der Krankenhauskonzern Asklepios einer Pflegerin gekündigt hatte, die in der Krankenhausbewegung Hamburg aktiv ist. Sie hatte zuvor öffentlich kritisiert, dass die Arbeitsbelastung für Pflegekräfte in ihrer Klinik während der zweiten Corona-Welle immens gestiegen sei und sie sich auf den Intensivstationen um zu viele PatientInnen gleichzeitig kümmern müssten. Die Pflegerin erhielt bundesweit großen Zuspruch von KollegInnen in den sozialen Medien, die zahlreich ähnliche Situationen schilderten. Das Klinikum hält unterdessen an seiner Kündigung fest. In diesem Konflikt verdichten sich die aktuellen Probleme in den Krankenhäusern, die sich mit der Corona-Krise lediglich verschärft haben, deren Ursachen jedoch weiter zurückreichen. So fanden bereits mit der Einführung des Fallpauschalensystems zur Finanzierung der Krankenhäuser, DRG, in den Jahren 2003, 2004 die Marktorientierung und Kommerzialisierung des deutschen Krankenhaussystems ihren vorläufigen Höhepunkt. Jede Diagnose und die entsprechende Behandlung erhielten damit einen festen Preis, der unabhängig von den realen Kosten der Krankenhäuser bezahlt wird. Einrichtungen, die ihre Kosten unter diesen Preis drücken können, etwa durch Tarifflucht, Personalabbau oder Spezialisierung auf lukrative Behandlungen, fahren so Gewinne ein. Verluste drohen hingegen allen anderen Krankenhäusern, weil sie sich beispielsweise nicht spezialisieren können und auch Behandlungen anbieten müssen, die nicht lukrativ sind. Damit sind die Krankenhäuser nun auch darauf angewiesen, so viele PatientInnen wie möglich zu behandeln, da sie nur für jeden einzelnen abgerechneten Fall Geld bekommen. Die Auswirkungen dieses Systems auf die Bettenkapazitäten der Krankenhäuser sind widersprüchlich. Zwar setzt sich mit der Einführung der DRGs der schon zuvor begonnenen Bettenabbau fort, um bislang rund 25% seit 1991. Zugleich hat sich die Anzahl der Intensiv- und Intermediat-Care-Betten erhöht. Ein nicht intendierter Nebeneffekt der Kommerzialisierung. Da das Fallpauschalensystem in den lukrativen Bereichen zu mehr invasiven Behandlungen führt, wurden auch die Intensivbereiche ausgebaut, in denen die PatientInnen nach der Operation versorgt werden müssen. Die im internationalen Vergleich noch immer hohe Bettendichte, sowohl von Intensiv- als auch von Normalpflegekapazitäten pro EinwohnerIn, ist den gesundheitspolitischen Beratern der Bundesregierung jedoch seit Jahren ein Dorn im Auge. In den vergangenen Jahren suggerierten Modellrechnungen der Leopoldiner Akademie der Wissenschaften und der Bertelsmann Stiftung, mindestens ein Drittel der Betten sei überflüssig. Dem ist aber keineswegs so, wie die derzeitige Corona-Epidemie eindrücklich zeigt. Allerdings verstellt der Fokus auf die räumliche und sachliche Infrastruktur, Betten, Beatmungsgeräte etc. den Blick auf den dramatischsten Effekt der Einführung des Fallpauschalensystems, den Personalabbau, vor allem in der Pflege. Bereits in den Jahren 1996-97 wurde die letzte Form einer am Bedarf der PatientInnen orientierten Personalbemessung für die Pflege abgeschafft, mit dem alleinigen Ziel, das Gesundheitswesen marktförmig auszurichten. Der schon damit einsetzende Personalabbau beschleunigte sich schließlich mit der Einführung der Fallpauschalen, womit die Pflege fast ausschließlich zum reduzierenden Kostenfaktor degradiert wurde. Allein bis 2007 fielen daher rund 50.000 Pflegestellen weg. Zwar versucht die Politik seit einigen Jahren mit zahlreichen Reparaturmaßnahmen gegenzusteuern, sie konnte diesen Exodus aber bis heute nicht wettmachen, zumal sich die Arbeitsbedingungen mit dem Personalabbau so verschlechtert haben, dass ausgebildete Pflegekräfte den Beruf nach einigen Jahren entweder aufgeben oder die Arbeitszeit reduzieren. Schon vor der Pandemie konnten deshalb wegen Personalmangels immer wieder Betten auf Normal- und Intensivstationen gar nicht erst belegt werden. Um in der Corona-Krise dennoch über ausreichend Puffer zu verfügen, forderte die Politik die Krankenhäuser Mitte März auf, planbare, sogenannte elektive Behandlungen auszusetzen, soweit dies medizinisch vertretbar sei. Eine solche Vorgabe bringt jedoch schon aus ärztlicher Perspektive kritische Entscheidungen mit sich. Während bei einigen orthopädischen Eingriffen eine Verschiebung oft besser möglich ist, sind Abweichungen bei onkologischen Eingriffen mit einer deutlichen Risikoabwägung verbunden. Wann ist ein in die Zukunft verlegter Termin noch vertretbar, ohne das Risiko für den an Krebs erkrankten Menschen deutlich zu erhöhen? Unabhängig von der medizinischen Einschätzung stellen alle Verschiebungen eine emotionale Belastung für die betroffenen Patientinnen dar. In der derzeitigen Notsituation offenbart sich die schädliche Wirkung des Fallpauschalensystems in aller Schärfe. Denn durch die Fallpauschalen sind die Krankenhäuser darauf angewiesen, ausreichend planbare Fälle zu behandeln, um Einnahmen zu generieren. Für die Vorhaltung von eventuell benötigter Infrastruktur bekommen sie hingegen kein Geld. Das führt auch dazu, dass Ärztinnen einen betriebswirtschaftlichen Blick auf PatientInnen entwickeln und diese danach einordnen, wie lukrativ sie sind. Umfragen unter ÄrztInnen haben ergeben, dass ihre medizinischen Einschätzungen von wirtschaftlichen Dimensionen der Behandlung geprägt sind. Der Umgang der Bundesregierung mit diesem Problem ist unverantwortlich. Schließlich sollte die Gesundheit der BürgerInnen der entscheidende Maßstab für eine Behandlung sein. Da die Krankenhäuser in der Corona-Krise aufgefordert wurden, ihr planbares Programm herunterzufahren, mussten sie die erwarteten Einnahmeausfälle kompensieren. Bereits im März und noch einmal im Dezember 2020 forderte die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Bundesregierung daher auf, das System der Fallpauschalen für 2020 und 2021 auszusetzen und zu einer kostendeckenden Finanzierung zurückzukehren. Den Krankenhäusern solle das Budget des Vorjahres in monatlichen Abschlägen gezahlt und zum Jahresende die genauen Kosten abgerechnet werden. Das Bundesgesundheitsministerium lehnte diesen Vorschlag jedoch wiederholt ab und führte stattdessen bei Beibehaltung der Fallpauschalenfinanzierung eine sogenannte Freihaltepauschale ein. Für jedes freibleibende Bett bekamen die Krankenhäuser zunächst 560 Euro pro Tag. Diese Regelung führte allerdings dazu, dass insbesondere für die kommunalen Maximalversorger, die eine umfassende Versorgung sicherstellen müssen, und die Unikliniken das Geld nicht ausreichte und sie Verluste schrieben. Kleinere Spezialkliniken dagegen, oft in privater Hand, konnten mit der Pauschale sogar mehr Geld einnehmen, als hätten sie die Betten belegt. Obwohl dies dem Gesundheitsministerium dank einer in Auftrag gegebenen Begleitstudie bekannt ist, forderte es das Geld nicht zurück, sondern differenzierte ab Juli 2020 die Pauschalzahlungen. Nun orientieren sich diese an der Schwere der Fälle, die in den Krankenhäusern normalerweise behandelt werden, was jedoch an der grundsätzlichen Misere nichts ändert. Denn das Hauptproblem bleibt bestehen, der Anreiz, PatientInnen danach zu bewerten, ob sie lukrativ sind oder nicht. Und in der Tat berichtet der Mitarbeiter einer Krankenhausberatungsfirma in der ARD-Reportage Markt macht Medizin über Anfragen von Krankenhausmanagern, die wissen wollten, in welchen Bereichen sich die Freihaltepauschale lohnt und in welchen nicht. Dieser finanzielle Unterstützungsmechanismus für die Krankenhäuser lief zunächst zum 30. September aus, als sich die zweite Corona-Welle in den Nachbarländern längst andeutete. Erst nachdem diese schon in vollem Gange war, wurde er Ende November wieder aktiviert, mit entscheidenden Änderungen. Durch die Einführung zahlreicher Kriterien reduzierte das Bundesgesundheitsministerium die Zahl der Krankenhäuser, die den Schutzschirm überhaupt in Anspruch nehmen können, auf rund 25%. Eindringlich warnte die Deutsche Krankenhausgesellschaft davor, dass einzelne Häuser alsbald keine Gehälter mehr auszahlen könnten. Es kann daher kaum verwundern, dass die Beschäftigten zunehmend enttäuscht sind von der ausbleibenden politischen Unterstützung und mangelnden Wertschätzung, die vielerorts über das berüchtigte Klatschen vom Balkon im Frühjahr nicht hinausreicht. Während die versprochenen Corona-Prämie bei vielen Pflegerinnen nicht ankam, sind inzwischen 12-Stunden-Schichten zugelassen und wurden die 2019 eingeführten und ohnehin unzureichenden Personaluntergrenzen ausgesetzt. Diese geben unter anderem für die Intensivstationen vor, wie viele Patientinnen eine Pflegekraft maximal versorgen darf. Beide Maßnahmen sind gerade in einer Pandemie unverantwortlich. So ergab eine Studie aus China, dass die Infektionsgefahr für GesundheitsarbeiterInnen nach 6 Arbeitsstunden enorm ansteigt. Zudem sind Covid-19-PatientInnen besonders betreuungsintensiv und lassen sich die höheren hygienischen Anforderungen nur mit ausreichend Personal überhaupt einhalten. Während der ersten Corona-Welle kamen die Krankenhausbeschäftigten noch mit einem blauen Auge davon. Zwar berichteten bereits im Frühjahr 2020 viele Pflegekräfte von psychischem Stress durch die pandemiebedingte Unsicherheit und von zusätzlicher körperlicher Belastung durch die zusätzliche Schutzausrüstung. Da die Zahl an PatientInnen seinerzeit noch viel geringer war als heute, konnte die Mehrbelastung durch die Einschränkung des regulären Programms jedoch einigermaßen ausgeglichen werden. In der zweiten Welle jedoch spitzt sich die Arbeitssituation auf den Stationen zunehmend zu. Zum einen müssen nun viele mehr PatientInnen im Krankenhaus versorgt werden. Zum anderen haben die Krankenhäuser wegen der zögerlichen Politik der Bundesregierung viel zu spät angefangen, den Normalbetrieb herunterzufahren. Immer mehr Hospitäler verordnen jetzt 12-Stunden-Schichten. Damit aber steigt nicht nur die Infektionsgefahr für die Beschäftigten, sondern es drohen regelrechte Belastungsspiralen, wenn sich zunehmend Beschäftigte krank melden und damit die Anforderungen an die verbliebenen KollegInnen wachsen. Die aktuelle dramatische Lage in den Krankenhäusern ist jedoch nicht einfach eine Folge der Pandemie, sondern resultiert auch aus den unzureichenden politischen Antworten auf diese Herausforderung. Die Corona-Krise verschärft so die schon länger kritikwürdigen Zustände im kommerzialisierten deutschen Krankenhaussystem. Sie offenbart besonders eindrücklich, dass die marktförmige Steuerung nicht nur schädlich für die Gesundheit der Menschen, sondern auch ineffizient ist. Dessen ungeachtet hält die Bundesregierung unbeirrbar an diesem System fest. Ihre Ablehnung des Finanzierungsvorschlags der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist offensichtlich maßgeblich von der Sorge geprägt, ein vorübergehend ausgesetztes Fallpauschalensystem nicht mehr reaktivieren zu können. Denn immer lauter sind aus den Bundesländern wie auch aus den gesundheitspolitischen Organisationen und Verbänden jene Stimmen zu vernehmen, die auch längerfristig zumindest eine partielle Abkehr vom Fallpauschalensystem fordern. So könnte die Frage, wie die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung künftig kostendeckend sichergestellt werden kann, im Superwahljahr 2021 auf der politischen Agenda ganz weit nach oben rücken. Nicht zuletzt deshalb, weil sich die Beschäftigten im medizinischen Bereich immer selbstbewusster in die Auseinandersetzung darüber einmischen und nicht länger bereit sind, aufopfernd unzumutbare Belastungen zu ertragen, wie sie es in der Corona-Krise derzeit jeden Tag aufs Neue gezwungen sind zu tun. Thank you. Von den neoliberalen Verhältnissen im deutschen Gesundheitssystem kommen wir zu einem Artikel aus dem Freitag vom 4. Februar, den wir leicht gekürzt haben, und zu Griechenland. Und der Artikel heißt: Überall Polizei, nirgendwo Ärztin. Am Schauplatz von 10 Jahren neoliberaler Gesundheitspolitik sehen wir, wo das Soziale kaputt gespart wurde, bleibt in der Pandemie nur die Aufrüstung. Im kommenden Mai wird es 10 Jahre her sein, dass in Athen der Syntagma-Platz aus Protest gegen die Sparpolitik der Troika besetzt wurde. 10 Jahre, in denen Griechenland Schauplatz von europäischer Politik und Geschichte im Wortsinn geworden ist. Die europäische Schuldenkrise, der Aufstieg und Fall der linken Sammlungspartei Syriza, die Memoranden der Troika, dann der Sommer der Migration 2015, die Hotspots auf den Inseln, Idomeni, Moria und die Auseinandersetzung am Evros. Spätestens seit der Corona-Pandemie verdient aber noch eine andere Tatsache Aufmerksamkeit. Griechenland ist auch Schauplatz von 10 Jahren neoliberaler Gesundheitsgeschichte. Hier zeigt sich, je schlechter der Zustand des Gesundheitswesens ist, desto härtere Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen müssen in der Pandemie ergriffen werden. Die Corona-Pandemie und die politischen Reaktionen machen einen komplizierten Zusammenhang deutlich. Die öffentliche Gesundheit und der Schutz vor Krankheit und Tod sind eine in sich widersprüchliche Angelegenheit. Gesundheit kann als Menschenrecht eingefordert und erkämpft werden. Sie kann aber ebenso eine Rechtfertigung staatlicher Ermächtigung sein, in deren Namen es zur Beschränkung von Grund- und Menschenrechten kommt. Die hohe Geschwindigkeit der Verbreitung des Coronavirus hat es teilweise unmöglich gemacht, die politischen Reaktionen anders zu konzipieren, denn als Feuerwehrpolitik. In dieser Hinsicht waren sie vielerorts tatsächlich alternativlos, weil die politischen Voraussetzungen der Corona-Politik, Ausstattung der Gesundheitssysteme, Lebensbedingungen etc. sich in jenen Momenten des epidemiologischen Ausnahmezustands nicht kurzfristig ändern ließen. Das sollte jedoch nicht davon abhalten, die politische Geschichte jener produzierten Alternativlosigkeit zu analysieren und nicht unwidersprochen hinzunehmen. Denn sonst droht der Zirkelschluss, dass sich die Prinzipien neoliberaler Gesundheitspolitik durch ihre realen oder vermeintlichen Erfolge in der Corona-Pandemie selbst bestätigen. Unsere These ist, dass sich in der Pandemie ein allgemeines Motiv des autoritären Neoliberalismus auf dem Feld der Gesundheit ausbreitet. Die Vorstellung, dass gesellschaftliche und soziale Probleme einer polizeilichen Lösung bedürfen, anstatt sie in ihren Ursachen anzugehen. An die Stelle der Veränderung der Gesellschaft tritt das Dispositiv der Sicherheit, in dem sich Regierungen und staatliche Autorität als die Lösung jener Probleme verkörpern können, die sie selbst mit geschaffen haben. Wir möchten diese These am Beispiel Griechenlands diskutieren, wo die europäische Austeritätspolitik auf dem Feld der Gesundheit eine Politik der Entrichtung und des Sparzwangs durchgesetzt hat, die dann in der Corona-Pandemie eine Plausibilisierung des autoritären polizeilichen Infektionsschutzes bewirkt. Die Frage der Regierung der Gesundheit ist keine Fußnote in der Pandemie. Im Sommer 2020 galt Griechenland plötzlich als europäischer Musterschüler. Der bekannte israelische Historiker Yuval Noah Harari stellte ein hervorragendes Zeugnis aus. Griechenland hat bei der Eindämmung dieser Epidemie einen fantastischen Job gemacht und ergänzte: Wenn ich zwischen Griechenland und den USA wählen müsste, wer von beiden die Welt politisch anführen sollte, würde ich definitiv Griechenland wählen. Anlass für diese ausgesprochen positive Bewertung der Krisenpolitik waren die deutlich unter dem europäischen Durchschnitt gebliebenen Infektionszahlen in der sogenannten ersten Welle der Pandemie. Inzwischen gibt es jedoch eine zweite Welle. Ausgeklammert wurde in dieser Beurteilung zudem, dass die Eindämmung des Virus nur durch einen polizeilich durchgesetzten und psychisch, ökonomisch und sozial stark belastenden wochenlangen Lockdown mit sehr drastischen Ausgangsbeschränkungen gelungen ist, auch weil das Gesundheitssystem spätestens seit der Troika-Politik schon im Normalzustand an den Belastungsgrenzen ist. Schon vor der Finanzkrise war das griechische Gesundheitssystem defizitär. Die europäische Sparpolitik ab dem Jahre 2010 hat aber vieles zugespitzt. Das politische Projekt der Austerität war dabei im Grunde ein Projekt der Entrechtung. Nicht nur, aber auch im Bereich der Gesundheitsversorgung. Massenentlassungen im Gesundheitssektor und eine massive Kürzungspolitik legten damals die Grundlage für die relative Alternativlosigkeit in der Pandemiepolitik. So war eine der Vorgaben der Troika die Reduzierung der öffentlichen Gesundheitsausgaben auf 6% des griechischen Bruttoinlandsprodukts, wohlgemerkt in einer Zeit der wirtschaftlichen Rezession. Im Zuge der Austeritätsmaßnahmen wurde so das Budget im öffentlichen Gesundheitshaushalt fast halbiert. Es ging von 15,41 Milliarden Euro im Jahr 2009 auf 8,81 Milliarden Euro 2017 zurück, was einen Rückgang von 42,8% entspricht. Die Pro-Kopf-Ausgaben sanken in den Jahren 2008 bis 2013 jährlich durchschnittlich um 7,3%, während es in der EU insgesamt im gleichen Zeitraum ein jährliches Wachstum von 0,7% gab. Der damalige griechische Gesundheitsminister Andreas Louverdos lag sehr nahe an der Wahrheit, als er bemerkte, dass die Kürzungen nicht nur mit dem Skalpell, sondern falls notwendig auch mit der Spitzhacke ausgeführt würden. 37% der Krankenhäuser wurden geschlossen, tausende Betten abgebaut und die Gehälter der Angestellten um 30% gesenkt. Es wurden hunderte Polikliniken im ambulanten Sektor und zahlreiche Krankenhäuser geschlossen, sowie 25.000 Stellen gestrichen. Zwischenzeitlich war etwa ein Drittel der griechischen Bevölkerung ohne Krankenversicherung und damit de facto vom Zugang zum öffentlichen Gesundheitswesen ausgeschlossen. Bis heute fehlt es an wichtiger Medizintechnik und Medikamenten in den Krankenhäusern. Die deutsche Bundesregierung hatte an diesen Strukturanpassungsmaßnahmen der Troika keinen geringen Anteil und war darüber hinaus im Gesundheitssystem federführend. Als sogenannter Domain-Leader übernahm 2012 das damals FDP-geführte Bundesministerium für Gesundheit die Führungsrolle in gesundheitspolitischen Fragen des Memorandum of Understanding zwischen griechischer Regierung und europäischen Institutionen. Die Auswirkungen dieser politischen Zerstörung des griechischen Gesundheitswesens zeigen sich nun mit der Corona-Pandemie noch viel schmerzlicher als schon in den vergangenen Jahren. Seit Oktober gehen die Infektions- und Todeszahlen nach oben. Mittlerweile sind die verfügbaren Intensivbetten belegt und zuletzt starben immer mehr Menschen in normalen Krankenhausbetten. Die griechische Bevölkerung war erst im Frühjahr für 1,5 Monate im Lockdown. Und anders als in Deutschland war es tatsächlich kaum möglich, die eigenen 4 Wände zu verlassen. Man musste eine Ausgeherlaubnis per SMS beantragen, die von der Polizei kontrolliert wurde. Und während im Namen von Hygienemaßnahmen mehrfach Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen untersagt wurden, war Griechenland in den Sommermonaten weitgehend für den Tourismus geöffnet. Zu Recht sorgen diese doppelten Standards für Empörung. Seit dem 7. November ist die griechische Bevölkerung im 2. Lockdown. Die sozialen, ökonomischen und psychischen Folgen sind dramatisch. Erwartet werden ein Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts um mindestens 10% und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 22,3%. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen ist bereits um 314 Euro gesunken. Ein Drittel der kleinen Unternehmen wird den 2. Lockdown vermutlich nicht überstehen. Hilfestellen registrieren einen Anstieg der häuslichen Gewalt um 230% und mehrere Femizide. Die strukturelle Stärkung des Gesundheitswesens blieb dagegen weitgehend aus. Dies lässt sich an ein paar relevanten Indikatoren zeigen. Zwar wurde die Zahl der Intensivbetten von knapp 600 auf 1200 verdoppelt, 579 davon sind für Covid-Fälle vorgesehen. Nach internationalen Standards bräuchte Griechenland allerdings selbst in Nicht-Pandemie-Zeiten 3500 Intensivbetten. Zudem wurden kaum neue Betten geschaffen, sondern lediglich andere Bettentypen zu Intensivbetten umgerüstet. Diese fehlen nun für andere Bedarfe. Und es zeigt sich, das auch hierzulande bekannte Problem, dass nicht allein die Bettenanzahl ausschlaggebend ist, sondern auch das dafür benötigte Personal vorhanden sein muss. Die griechische Regierung spricht zwar von 2000 Neueinstellungen im Gesundheitswesen, sie verschweigt jedoch, dass es sich dabei größtenteils um längst im Gesundheitswesen Tätige handelt, die einen neuen Vertrag erhalten haben oder deren Vertrag verlängert wurde, oder um zeitlich befristete Verträge. Gleichzeitig wurden die politischen Forderungen der Gesundheitsbewegung nach einem Recht auf angemessene Gesundheitsversorgung für alle polizeilich unterdrückt. Bezeichnenderweise betraf die erste Anwendung des neuen Demonstrationsgesetzes den Vorsitzenden der Gewerkschaft in den öffentlichen Krankenhäusern anlässlich einer Kundgebung letzten September vor dem Gesundheitsministerium. Was wir gegenwärtig beobachten können, ist der vorläufige Höhepunkt einer neoliberalen Transformation, die seit Jahren vorangetrieben wird. Die Individualisierung der Verantwortung und die Stärkung der polizeilichen Ordnung treten an die Stelle öffentlicher Verantwortlichkeit. Die Einzelnen werden, auch moralisch, allein verantwortlich für die Pandemiebekämpfung gemacht. Sie haben nicht das Recht auf Schutz, zum Beispiel das Recht, nicht zur Arbeit zu gehen, sondern sie verantworten mit ihrem Verhalten das Gemeinwohl und werden entsprechend mit politischen Maßnahmen angerufen, die deswegen nicht alle falsch sind. Das Recht auf eine öffentliche Gesundheitsversorgung wird sukzessive ersetzt durch die private Pflicht zur Gesundheitsvorsorge, die polizeilich überwacht wird. Ist Griechenland also ein Vorbild, nur weil die Corona-Zahlen vergleichsweise niedrig sind? Wenn man sich die mit der Pandemiebekämpfung in Zusammenhang stehenden zusätzlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf ansieht, liegt Griechenland mit 30 Euro pro Kopf auf dem vorletzten Platz in der EU. Anstatt das Gesundheitssystem zu stärken, werden die Polizeikräfte aufgerüstet und die Militärausgaben erhöht. An Weihnachten waren 5000 Einsatzkräfte auf den Straßen unterwegs, um Verstöße gegen die Corona-Ausgangsbeschränkungen zu ahnden. Eine Woche später, zum Silvesterabend, wurde diese Zahl verdoppelt. Geplant ist die Einstellung von mindestens 5200 PolizistInnen und die Anschaffung einer neuen Fahrzeugflotte. Eines der größten Aufrüstungsprogramme in der Geschichte der griechischen Polizei wurde im Dezember vorgestellt. Und erst vor ein paar Tagen verkündete die griechische Regierung die Einstellung von 1000 PolizistInnen für eine neue Einheit an den Universitäten. Wohlgemerkt, schon vor dieser erneuten Stärkung der Sicherheitsapparate hatte Griechenland die zweitmeisten PolizistInnen pro 100.000 Einwohner in der EU, während es gleichzeitig die wenigsten KrankenpflegerInnen hat. Und mitten in der Pandemie verabschiedet die griechische Regierung den Haushaltsplan für 2021, der eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um etwa 30% auf 5,4 Milliarden Euro und eine Kürzung der Gesundheitsausgaben um 572 Millionen Euro vorsieht. Die Abwesenheit des Staates in einigen gesellschaftlichen Bereichen wird also mit seiner Überpräsenz in anderen Bereichen aufgewogen. Wenn also der Staat sich begrenzen muss, um stärker zu werden, ändert das jedoch nichts daran, dass er diese Amputation nicht vornehmen kann, ohne sich zuvor politisch und polizeilich gestärkt zu haben, schreibt der französische Philosoph Grégoire Chamaillot. Genau das meint autoritärer Neoliberalismus. Nicht die völlige Abwesenheit des Staates, sondern seine Schwächung in der Sozialpolitik und seine Stärkung in der Sicherheitspolitik. Aus dem Recht auf freien Zugang zur Gesundheitsversorgung wird der polizeiliche Infektionsschutz. Die Frage der Regierung der Gesundheit ist keine Fußnote in der Pandemie, wie das griechische Beispiel eindrucksvoll zeigt. Die aktuelle simultane Festigung und Schwächung des Staates sind zwei Seiten derselben Medaille. Der Aufstieg des strafenden Staates geht Hand in Hand mit wachsender sozialer Unsicherheit und Entrechtung und nicht etwa mit einer Zunahme von Regelverstößen und Kriminalität. Diesen Zusammenhang konnte Loïc Wacquant schon vor mehr als 10 Jahren für die Vereinigten Staaten nachweisen. Nun zeigt sich einmal wieder, dass es diesseits des Atlantik mehr Parallelen zu den USA gibt, als viele glauben möchten. In all den europäischen Antworten der letzten Jahre, die in Griechenland gegeben wurden, sieht man diese rohe und brutale Gewalt der Entrechtung, die gegenüber allen Formen und Forderungen nach einem Minimum an sozialen und politischen Rechten sowie nach persönlicher Würde erhoben werden. Das Gesundheitssystem war und ist einer der meist umkämpften Orte. Politisch hat man es ruiniert und heute rüstet man die Polizei auf. Nicht zuletzt im Kampf gegen Corona. Ein Kampf, der damit vom Terrain der Rechte auf das der Sicherheit verlegt wurde. Das erinnert nicht zufällig an die europäische Grenzpolitik. unserem letzten Artikel von dem Blog Verfassungsblog geht es um das Recht bzw. Unrecht an den europäischen Außengrenzen. Und hier wird einfach entlang von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes die Abschottungspolitik der Europäischen Union und die Verantwortung auch der BRD beleuchtet. Und dieser Verfassungsblog stellt sich selbst als journalistisches und akademisches Forum zum Verfassungsrecht und zur Politik vor. Und der Artikel erschien auf diesem Blog am 7. Februar diesen Jahres und er heißt Die wahre Herrschaft des Unrechts zur Missachtung der Rechtsprechung an der europäischen Grenze. An den europäischen Grenzen herrscht das Unrecht. Im Mittelmeer sterben Menschen, weil die Seenotrettung versagt oder weil sie vom Grenzschutz zurückgedrängt werden. In Bosnien und Herzegowina hausen Schutzsuchende im Schnee, weil Kroatien ihnen den Weg in die EU versperrt. Ungarn interniert Flüchtlinge oder schiebt sie nach Serbien ab, ohne ein ordentliches Verfahren durchzuführen. Der Europäische Gerichtshof hat die ungarische Asylpolitik wiederholt gerügt, so zuletzt in einer Entscheidung vom 17. Dezember 2020. Diese Rechtsprechung ist nicht nur für Ungarn bedeutsam, im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts verpflichtet sie die EU als solche und jeden einzelnen Mitgliedstaat. Solange die Bundesregierung davor die Augen verschließt, stellt sie die Herrschaft des Rechtes in Frage. Für Schutzsuchende ist die EU-Außengrenze zum Raum der systematischen Menschenrechtsverletzung verkommen. Unter Missachtung des Völkerrechts drängt Frontex in der Ägäis Schiffe zurück, unter mutmaßlicher Beteiligung der Bundespolizei. Vor den Küsten von Italien und Malta werden Schiffbrüchige ihrem Schicksal überlassen. Stacheldraht sichert die Grenzen von Bulgarien, Mauern verhindern den Zugang zum spanischen Territorium. In französischen Wartezonen und griechischen Hotspots gilt Sonderrecht. Die Rechte von Schutzsuchenden werden bis zur Unkenntlichkeit beschnitten. An den Binnengrenzen werden diese Maßnahmen repliziert. Slowenien setzt Tränengas gegen Schutzsuchende ein. Deutschland hebelt Verfahrensgarantien aus, um die Einreise von Flüchtlingen zu verhindern. Frankreich lässt Schutzbegehren unter den Tisch fallen, um Zurückweisungen zu beschleunigen. Diese Situation ist Gegenstand etlicher Gerichtsverfahren. Am 17. Dezember 2020 hat der Europäische Gerichtshof ein weiteres Mal festgestellt, dass Ungarn die migrationsrechtlichen Vorgaben des Unionsrechts verletzt. Die Regelungen des ungarischen Rechts, wonach Asylanträge von Menschen, die aus Serbien kommen, nach Ungarn einreisen, nur in den Transitzonen von Röske und Tompa gestellt werden können, sind nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs unionsrechtswidrig, zumal die ungarischen Behörden in ständiger Verwaltungspraxis den Zugang zu diesen Zonen zahlenmäßig drastisch beschränken. Unionsrechtswidrig ist auch, dass die Betroffenen diese Zonen nicht verlassen dürfen, zumal diese Freiheitsentziehung auch besonders schutzbedürftige Personen erfasst. Der Europäische Gerichtshof hat zudem festgestellt, dass die ungarische Rückführungspraxis rechtsstaatlichen Anforderungen nicht genügt. Mit dieser Entscheidung knüpft das Europäische Gerichtshof an sein Urteil vom 14. Mai 2020 an. Bereits dort hatte er festgestellt, dass die Verpflichtung zum Aufenthalt in geschlossenen Transitzonen eine Freiheitsentziehung ist, die nicht pauschal alle Schutzsuchende treffen darf, sondern eine Einzelfallprüfung unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Voraussetzung und zudem zeitlich zu beschränken ist. Überraschend sind diese Entscheidungen nicht. Ordentliche Verfahren und effektiver Rechtsschutz sind Kernpfeiler im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Auch an der Grenze beansprucht sie unbedingte Geltung. Schutzsuchende müssen Zugang zu einem ordentlichen Asylverfahren haben, sobald sie in Berührung mit der hoheitlichen Gewalt der Mitgliedstaaten kommen. In der Verfahrensrichtlinie heißt es darum ganz klar, diese Richtlinie gilt für alle Anträge auf internationalen Schutz, die im Hoheitsgebiet einschließlich an der Grenze, in dem Hoheitsgewässer oder in den Transitzonen der Mitgliedstaaten gestellt werden. Ungarn hat die Transitzonen mittlerweile geschlossen. Damit hat sich die Sache jedoch nicht erledigt. Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes fordern nicht nur Ungarn zum Handeln auf. Sie verpflichten die EU als solche und jeden einzelnen Mitgliedstaat. Besonders bedeutsam sind die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes, um die Situation an der bosnisch-kroatischen Grenze zu beurteilen. Wegen Pushbacks von Schutzsuchenden sind gegen Kroatien derzeit mehrere Verfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig. Wie in Ungarn prägt das Fehlen eines ordentlichen Verfahrens und des Zugangs zu effektivem Rechtsschutz die kroatische Praxis. In ihren Stellungnahmen kommen die Menschenrechtskommissarin des Europarats und mehrere Organisationen der Zivilgesellschaft zu dem Ergebnis, dass Kroatien damit gegen die Europäische Menschenrechtscharta verstößt. Dieser Praxis muss da umgehend ein Ende gesetzt werden. Diesem Ergebnis steht auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 13. Februar 2020 nicht entgegen, wonach die Pushbacks der spanischen Behörden in Ceuta und Melilla nicht konventionswidrig seien. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dieses Urteil maßgeblich damit begründet, dass den von den Pushbacks Betroffenen in den spanischen Enklaven alternative, effektive und zumutbare Möglichkeiten der Beantragung internationalen Schutzes zur Verfügung stünden. Eine verbotene Kollektivausweisung, eine Verletzung des Rechts auf wirksame Beschwerde, liege daher nicht vor. Diese Entscheidung wird mit guten Gründen kritisiert. Auf die Situation an der kroatischen Grenze ist sie jedoch ohnehin nicht übertragbar, da es dort an einem alternativen, effektiven und zumutbaren Zugang zum Asylrecht fehlen dürfte. In einer solchen Situation dürfte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch in Zukunft eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtscharta annehmen, wie er sie in seinem Urteil vom 23. Februar 2012 festgestellt hat. Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes zwingen auch die EU zum Handeln, da sie mit Frontex unmittelbar am Grenzschutz beteiligt ist und damit maßgeblichen Einfluss auf das Handeln der Mitgliedstaaten ausüben kann. Dass Frontex im Januar seine Aktivitäten in Ungarn suspendiert hat, kann nur ein erster Schritt sein. Es zeugt von einer gewissen Inkonsequenz, dass eine solche Entscheidung in Bezug auf die Ägäis oder auf die kroatische Grenze bislang nicht bekannt geworden ist. Dass das Europäische Parlament Frontex nun überwachen will, ist sicherlich keine schlechte Nachricht, da die Kontrolle der Kommission und der ihr nachgeordneten Behörden aber ureigenste Aufgabe des Parlaments ist, stellt sich allerdings die Frage, warum erst jetzt? Doch auch die Mitgliedstaaten, denen selbst keine Pushbacks vorgeworfen werden, sind zum Handeln aufgefordert. Mit finanzieller Hilfe für die notdürftige Versorgung von Flüchtlingen in Drittstaaten ist es nicht getan. Die Bundesregierung ist unmittelbar am Unrecht an der Grenze beteiligt, nicht nur weil Bundesbehörden an Frontex-Einsätzen beteiligt sind, sondern auch, weil sie Kroatien tatkräftig beim Grenzschutz unterstützt. Solange die Einhaltung grundlegender menschenrechtlicher und rechtsstaatlicher Garantien nicht sichergestellt ist, muss diese Praxis ein Ende gesetzt werden. Auch in der eigenen Asylpolitik ist ein Umsteuern zwingend erforderlich. Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 21. Januar 2011 und des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Dezember 2011 ist klar, dass systematische Verletzungen menschenrechtlicher Vorgaben auf dem Gebiet des Asylrechts nicht nur die Staaten zum Handeln zwingen, die diese Verletzung unmittelbar zu verantworten haben, vielmehr führen sie auch dazu, dass Schutzsuchende nicht in diese Staaten zurückgewiesen werden dürfen. Syrische Flüchtlinge etwa, die auf der Flucht nach Deutschland, Griechenland durchquert haben, muss in Deutschland Schutz gewährt werden, auch wenn die Dublin-III-Verordnung zunächst etwas anderes nahelegt. Der Zugang zu einem ordentlichen Verfahren ist ein grundlegendes Menschenrecht. In Staaten, die dieses Recht systematisch missachten, dürfen Schutzsuchende nicht länger zurückgeführt werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass Schutzsuchende wegen der systematischen Verletzung rechtsstaatlicher Standards an der Grenze stranden. Hier trifft die EU, hier trifft Deutschland die Verantwortung, den Zugang zum Asylverfahren durch proaktive Aufnahmen zu gewährleisten. Die rechtlichen Instrumente für die Aufnahme bestehen bereits. Familienzusammenführung auf Grundlage der Dublin-III-Verordnung, Relocation und Resettlement. Gerichtsentscheidungen halbherzig umzusetzen, heißt sie teilweise zu ignorieren. Gerichtsentscheidungen zu ignorieren, heißt sie zu missachten. Die Missachtung von Gerichtsentscheidungen höhlt den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes aus. Das ist die eigentliche Herrschaft des Unrechts. Das war der linke Medienspiegel im Februar 2021. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org und tschüss.